Neuntes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Das fatale Schreiben war ein höchst formloses Dokument, in jenen unangenehmen, vieldeutigen Ausdrücken abgefasst, an denen die Kanzleisprache so reich ist. Es stellte an den Propst Abrosso konfidentiell das Ersuchen und die Forderung, beim Regierungsbeamten Bornowalokow zu erscheinen, zwecks Abgabe näherer Erklärungen über einige wichtige Punkte, so auch über das anstößige und unpassende Betragen des Diakons Abchiller des Nizin. Ei, zum Donnerwetter, sollte das nicht ein dummer Scherz sein? Wollen Sie sich jetzt auf diese Weise über mich lustig machen? Aber nein, das ist kein Scherz. Versteht's? Tubakulov, mein Name ist in der offenkundigen Absicht, mich zu kränken, so verdreht worden. Und dann das anstößige und unpassende Betragen des Diakons Abchiller. Was bedeutet das alles? Wo will man hinaus? Um Ihnen den Spaß zu verderben und keine Fehler zu begehen, wollen wir uns an die Methode des Abwartens halten. Die einzig richtige in unklaren Fällen. Der Propst nahm die Feder und schrieb unter das formlose Dokument, der Propst Abrosso hält sich, da er über die Vollmachten, der ihn zu sich auffordernden Person nicht unterrichtet ist, nicht verpflichtet, der Aufforderung Folge zu leisten. Darauf legte das Blatt in denselben Umschlag, in dem es erhalten hatte, und schrieb quer über die Adresse zurück an den, dessen Titel und Würden ich nicht kenne. Nachdem er das Paket wieder in das Quittungsbuch gelegt hatte, ging er hinaus und gab es dem Boten. Dem langen Subdiakon Bafiukan, der inzwischen gekommen war, befahl er, den Wagen zu schmieren und in einer Stunde zur Fahrt ins Kirchspiel bereit zu sein. Dann schickte er den Magd nach dem Diakon Abchiller. Unterdessen war Natalia Nikolaevna aufgestanden und machte sich, nachdem sie sich mehrmals bei ihrem Gatten wegen ihres gestrigen Einschlafens entschuldigt hatte, eifrig daran, sein Reiseköfferchen zu packen. Höchst erstaunt war sie aber, als er auf ihre Frage, wohin sie den Tabak legen solle, kurz antwortete, er habe das Rauchen aufgegeben und sich dann gleich dem eben eingetretenen Diakon zuwandte. Ich muss gleich eine Amtsreise machen und habe dich kommen lassen, um dich noch einmal zu warnen, begann er, doch Abchiller unterbrach ihn sofort. Schönen Dank, Vater Frau, aber ich bin schon gewarnt. Das hat nicht viel zu sagen und macht mir keine Sorge. Jedenfalls bitte ich dich nur, wenigstens in meiner Abwesenheit etwas solider zu sein. Ja, Vater Probst, jetzt, wenn ihr kein Wort gesagt hättet, es ist doch schon alles aus. Der Barroso blieb vor ihm stehen und sah ihn mit einem scharfen, durchdringenden Blick an. Gestalt und Gesicht des Diakons sahen nicht gerade vorteilhaft aus. Die dichten, natürlichen Locken machten den Eindruck einer schief aufgesetzten Perücke. Die rechte Seite der Stirn war viel zu weit entblößt und die linke fast bis zum Auge verdeckt. Der Propst dachte nach, was denn wohl mit dem unvorsichtigen Diakon geschehen sein mochte. Dieser aber sagte, die Augen starr auf den Hut gerichtet, den in der Hand hin und her drehte, »Ich habe schon gestern, Vater Propst, gleich nachdem ich von der Bistumkinschen heimgekommen war, denn wir waren alle vom Polizeichef dorthin gegangen, zu meiner Dienerin gesagt, nein, sagte ich, Esperanza, der Vater Saulis, hat recht. Der Starke rühme sich nicht seiner Kraft und baue nicht auf seine Macht.« Statt ihm zu antworten, ging der Propst auf den Diakon zu und strich die Haare zurück, welche die linke Seite seines Gesichts so übermäßig bedeckten. »Nein, Vater Saulis, hier ist nicht. Aber da«, sagte Abchiller leise und schob die Hand des Propstes auf seinen Nacken. »Schäme dich, Diakon«, sagte der Barroso. »Es tut auch weh, Vater Propst«, sagte Abchiller, sich an die Brust schlagend und fing bitterlich zu weinen an. »Dafür werde ich mich nun täglich und stündlich martern.« Tabarosso schüttete keinen Tropfen mehr in diesen Leidenstrank des armen Abchiller. Im Gegenteil, er machte ein paar Schritte durchs Zimmer und sagte dann, den Diakon am Arme fassend, »Weißt du noch, wie du mir Vorwürfe machtest wegen der Pfeife?« »Verzeiht!« »Nicht doch, ich bin dir dankbar dafür, und wenn ich im Rauchen auch nichts besonders Schlechtes sehe und diese Gewohnheit gehabt habe, so habe ich doch heute, um dem Gerede ein Ende zu machen, davon abgelassen und all meine Pfeifen einem Zigeuner geschenkt. »Einem Zigeuner?« rief der Diakon mit strahlendem Gesicht. »Ja, es kann dir übrigens gleich sein, wem ich sie gegeben habe. Gib aber auch du deine Wildheit irgendjemandem. Du bist kein Jüngling mehr, sondern bald 50. Und du bist auch kein Kosak, denn du trägst die Kutte. Und jetzt sage ich dir noch einmal, lebe wohl, denn ich muss fahren.« Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Scheikmar.